Ja, fast wöchentlich flattern uns Versandhaus-Modekataloge oder eben andere Hochglanzprospekte mit schicken neuen Bekleidungsangeboten ins Haus. Neue Kleider aussuchen. Für viele fast schon ein Hobby, manchmal auch mit ganz krankhaften Endungen. Eine ganz andere Situation, und ich denke, die kennt in dieser warmen Sommerzeit doch fast jeder von uns. Da hat man seine Kleider stundenlang getragen, ist einfach dann durchgeschwitzt. Wir fühlen uns nicht länger wohl, also umziehen ist angesagt. Raus aus den alten Klamotten, ab damit in die Wäschetruhe und nix wie rein in die neuen frischen Sachen. Dazwischen natürlich noch möglichst einmal kurz unter die Dusche. Nachher, so sagen wir dann, fühlen wir uns geradezu wie neugeboren. Aber das Angebot an Kleidern, und das auch bitte im übertragenen Sinne, ist riesig. Und so stehen viele verzweifelt vor ihrem überfüllten Kleiderschrank und sind richtig ratlos. Ein Kleidungswechsel, genau das ist es auch, was Paulus den Gemeindegliedern in Ephesus ans Herz legt. Diesmal freilich nicht im wortwörtlichen Sinne, sondern im übertragenen Sinne. Legt das ab, was euch und andere zugrunde richtet, oder Handeln in der Gemeinde. So könnte auch dieser Bibelabschnitt tituliert, also überschrieben werden. Dieser Textabschnitt, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen, ist in den Epheserbrief Kapitel 4, die Verse 17 bis 32. Das ist eigentlich ein langer zusammenhängender Textteil. Aber aufgrund der enormen Intensität und der hohen Herausforderung habe ich diesen Abschnitt in zwei Teile geteilt. Die Verse 17 bis 24 haben wir eben in der Schriftlesung gehört. Das ist quasi die Einleitung zu dem, was Paulus dann in den Versen 25 bis 32 dann weiterschreibt. Und bei diesen Versen bleiben wir heute Morgen in dieser Predigt. Also, was muss geschehen, bis ein Mensch sagt, so will ich nicht mehr weiterleben? Manchmal nehmen wir uns vor, uns zu ändern, und doch bleibt es oft nur bei guten Vorsätzen. Wir kennen das ja von Silvester, nicht? Ab nächstes Jahr, da mache ich das alles anders. Ein anderer Mensch zu werden, ist Christen wichtig. Schon der Begriff Christ erinnert uns ständig daran. Manchmal denken wir, ein neues Jahr hat begonnen, aber in Wirklichkeit bleibt alles beim Alten. Und das ist eine Lüge. Niemand bleibt, wie er ist. Als Christen sollen wir ganz vertrauensvoll daran festhalten, Gott will uns erneuern. Hören wir zunächst auf den Text Epheser 4, die Verse 25 bis 32. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien ferne von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Die Verse 25 bis 26, Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten. Weil wir untereinander Glieder sind, zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Leiten dieses Thema neue Kleider sehr pragmatisch ein. Und immer, wenn Paulus etwas begründet, beginnt er mit darum. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr die Briefe von dem Paulus lest, dann schreibt er ganz oft darum. Wer sich mit dem Hebräerbrief, der ist natürlich eine Herausforderung, intensiv beschäftigt, der ist in meinen Augen auch von Paulus geschrieben, der begründet nur, da gibt's ganz viele Sätze, wo immer wieder steht, darum, darum, darum. Es wird immer begründet. Und präg dir das einfach ein beim Bibellesen, wenn etwas begründet wird, was vorher gestanden ist, dann heißt immer darum. Das heißt, es kommt eine Erklärung. Und die Entscheidung, ein Leben mit Gott durch Jesus Christus zu führen, ist der Grund für dieses darum. Alles, was Paulus in den Versen 25 bis 32 schreibt, steht unter diesem Motto darum. Ein beeindruckendes Beispiel für die positive Veränderung eines Menschen ist die Engländerin Florence Nightingale, 1820 bis 1910 gelebt. Obwohl sie eine ganz reiche Frau war, folgte sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts dem Ruf Gottes in die schwierige Arbeit in Kriegslazaretten. In dem unbeschreiblichen Elend und Leid wurde sie geradezu zum Lichtstrahl für die Soldaten. Sie setzte sich mit ihrer ganzen Kraft für die Verwundeten und für die Sterbenden ein, und wo sie auftauchte, war die Atmosphäre, die sie in dieser grausamen Zeit hinterließ, ganz, ganz toll. Sie hebt unsere Moral, erklärte ein ganz alter Soldat. Und die Offiziere lernen, ihre Untergebenen nicht mehr wie Tiere, sondern wie Menschen zu behandeln. Durch eine Frau, die mitten unter lauter Männern ist, die nur kämpfen können. Durch ihr feines Taktgefühl gibt Florence Nightingale jedem seine Würde und Selbstachtung wieder. Ihr Wirken und ihre Anwesenheit hatte eine positiv verändernde Wirkung. Ein Mensch, ein Christ, einzelne Menschen können etwas unter anderen Menschen verändern, bewirken. In dem einleitenden Textabschnitt, den wir in der Schriftlesung gehört haben, begründet Paulus in Epheser 4, 21 und 23 diese Aufforderung, die Lüge abzulegen mit: Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört und auch verstanden. Gottes Geist will euch mit einer völlig neuen Gesinnung erfüllen. Das ist es, was dahinter steht, hinter diesem Warum. Eine neue Gesinnung, die dann Auswirkung hat auch auf andere Menschen. Die Gegenwart des auferstandenen Herrn Jesus Christus in uns und unter uns soll eine positiv verändernde Wirkung haben. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir neue Menschen. Darum soll unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen, unser Reden erneuert werden durch Jesus Christus, damit unser neues Wesen bei den anderen sichtbar wird. Weil Jesus in unser Leben gekommen ist, wird uns an bestimmten Punkten auch dann bewusst, so will ich nicht mehr weiterleben, so will ich nicht mehr denken, so will ich nicht mehr reden. Das sind alles Auswirkungen dessen, dass Christus in uns lebt. Weil ich in meinem Herzen fest glaube, Jesus starb für mich, um mich zu erlösen, er will mich auch von Gewohnheiten und Denkmustern erlösen, darum spreche ich mit dem Psalmbeter aus Psalm 39, ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht mehr sündige mit meiner Zunge. Ich will. Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden, hat uns durch seinen auferstandenen Sohn Jesus Christus zu seinen Kindern gemacht. Wir sind Königskinder. Jesus hat unserem Leben als Kinder Gottes eine neue Richtung und ein neues Verlangen gegeben. Aber der Psalmbeter schreibt hier, und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, ich will. Ich muss wollen. Wenn ich es nicht will, will Gott es auch nicht bei mir bewirken. Gott zwingt uns nicht. Und Hebräer 13, Vers 18 macht dieses Aktivsein auch so deutlich. Da schreibt der Schreiber dieses Briefes, betet für uns. Wir haben ein gutes Gewissen, denn wir wollen in jeder Weise ein Leben führen, das Gott gefällt. Versteht ihr? Wir müssen es wollen. Wenn wir es nicht wollen, dann wird Gott sich hüten. Und Paulus schreibt an die Christen in Epheser 5, die Verse 8 und 9, durch Christus ist es Licht und hell in euch geworden. Darum lebt nun wie Kinder des Lichts. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit. Lebt wie Kinder des Lichtes. In dem ganzen Abschnitt Epheser 4, 17, 32 zeigt Paulus, im Leben eines Christen sind zwei große gegensätzliche Entwicklungen durchaus möglich. Zum einen, der alte Mensch will uns durch Begierden und Leidenschaften immer wieder zugrunde richten, will uns abbringen von unserem Glaubensleben. Zu diesen Impulsen sollen wir Nein sagen, hier müssen wir gegensteuern, hier sollen wir Widerstand leisten. Und das andere, das ist der neue Mensch. Dieser neue Mensch, der will in uns Gestalt gewinnen, den sollen wir anziehen. Das heißt, neue Sichtweisen, neue Denkmuster, neue Charakterzüge, neue Verhaltensweisen lernen und auch leben. Aber ich bin eigentlich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Ja, ich freue mich, dass einige lachen. Das hört sich zunächst ja auch ganz lustig an. Dieses Geständnis des Schriftstellers, der Name ist noch mehr zum Lachen, Ödön von Horvath. Ödön, habe ich noch nie gehört. Ödön von Horvath, 1901 bis 1938, also jung geblieben, klingt zuerst ganz witzig. Ist es als lockere Ausrede, als Selbstrechtfertigung gedacht? Oder klagt hier einer darüber, dass er nicht der ist, der er eigentlich sein will und sein soll? Was könnte ihn daran hindern, so zu sein? Und steht er mit diesem Problem allein da? Oder spricht er das aus, was viele Menschen empfinden und bedauern? Ich komme so selten dazu, so zu sein, wie ich eigentlich bin. Stattdessen spiele ich eine Rolle, ich stelle etwas dar. Dafür kann es ja durchaus viele Gründe geben. Wir wollen immer mehr scheinen, als wir wirklich sind. Wir wollen Erwartungen erfüllen, die andere vielleicht an mich richten. Ich will in das Bild passen wollen, das sich andere von mir machen. Oder ich will nicht aus dem Rahmen fallen in einer Gruppe, das heißt also auch in der Gemeinde, die als verbindlich gut angesehen ist. Einem Menschen imponieren wollen, der mich beeindruckt. Es ist nicht genug zu sagen, dass jeder Mensch ein Gedanke Gottes sei, also auch ich, dieser Gedanke Gottes will erkannt und verwirklicht werden. Wer Gott als seinen Schöpfer bekennt, hat sich zu fragen, wie hat mich Gott gewollt und gemeint? Wer soll ich nach seinem Willen sein oder nach seinem Willen werden? Der Theologe Konstantin Fuchs hat den Satz geschrieben, wir müssen tief in uns hineinhören, wenn wir die Absichten des Schöpfers erkennen wollen. Und deswegen ist unser Leben einem Weg vergleichbar, der auch irgendwie immer ein langer Weg zu uns selbst ist. Wenn ich mich diesem Ziel nähere, wenn ich gar bei mir selbst ankomme, kann ich den Platz einnehmen, den Gott für mich und eben nur für mich vorgesehen hat. Ich kann die Aufgabe übernehmen, die Gott mir und bitte immer nur mir zugedacht hat. Und deshalb, legt das ab, was euch und andere zugrunde richtet, so wie es in Epheser 4,22 heißt. Ihr sollt euch von eurem alten Leben, dem alten Menschen, mit all seinen trügerischen Leidenschaften endgültig trennen und euch nicht länger selbst zerstören. Und Galater 6,8 dazu, wer im Vertrauen auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber im Vertrauen auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ich weiß, das sind alles ganz schwierige Sätze, aber wir müssen uns auch mal mit etwas schwierigeren Sätzen beschäftigen. Es gibt, Krimileser wissen das, Gifte, die spürt man nicht, die wirken nicht sofort, aber nachhaltig und gefährlich sind sie doch und irgendwann dann auch mal tödlich. So könnte man sagen, das Wesen des alten Menschen ist Gift. Das wirkt nicht jetzt und sofort, aber grundsätzlich vergiftet es und tötet es den alten Menschen. Und wenn wir seinen Impulsen folgen, dann vergiften wir uns selbst und andere. Damit sind Denkmuster und Verhaltensweisen gemeint, die uns geradezu zugrunde richten. Und einige erwähnt Paulus in Epheser 4, 25 bis 32 und sagt uns, legt das ab, hört damit auf, sagt Nein dazu. Ganz hart, ganz deutlich. Das Gift der Lügen wird in Kolosser 3, 9 bis 10 durch Paulus nochmal so beschrieben, belügt euch also nicht länger oder deshalb legt die Lüge ab. Lüge ist für uns ein vertrautes und bequemes Kleidungsstück. Unehrlichkeit gehört zum Wesen des alten Menschen. Umfassend sagt die Bibel in Römer 3, 4 und an vielen anderen Bibelstellen, alle Menschen sind Lügner. Das ist interessant, da werden wir auch im Psalm zum Beispiel über einen Kamm geschert. Alle Menschen sind Lügner. Darum sollten wir regelmäßig beten, Herr, ich will nicht mehr lügen, bitte hilf mir ehrlich zu sein. Das ist ein wichtiges, ein gutes Gebet, denn wer lügt, zerstört Vertrauen und damit die Grundlage jeder Gemeinschaft. Wer lügt, vergiftet Beziehungen, Freundschaften, Familien, Ehen. Für uns als Glieder der Gemeinde Jesu und als geistliche Gemeinschaft ist Lüge ein Gift. Wirkt nicht sofort, aber so nach und nach immer mehr und macht dann alles kaputt. Und ich frage meinen Gott, wo sind wir, wo bin ich versucht, unehrlich zu sein? Im Selbstgespräch, im Fürwahrhalten falscher Gedanken, in unserem Denken über uns selbst. Wir lügen, wenn wir uns verurteilen, obwohl Gott uns nicht verurteilt. Wenn wir meinen, wir seien nicht wertvoll, obwohl wir für Gott sehr wertvoll sind. Wir lügen, wenn wir unseren Wert von unserer Leistung, unserem Aussehen, unserem Wissen abhängig machen. Das müssen wir nicht. Wir belügen uns und andere, wenn wir so tun, als ob zwischen uns und anderen alles bereinigt ist, obwohl wir das klärende und versöhnende Gespräch nicht gesucht haben. Wir lügen, wenn wir eine Einheit und Verbundenheit vorgeben, die es nicht gibt. Wo bist du also versucht zu lügen? Und als Christen sollten wir darauf achten, was wir denken und was wir sagen. Ergänzend heißt es hierzu im 1. Petrusbrief 3, Vers 10, es heißt doch in der Heiligen Schrift, wer sich am Leben freuen und gute Tage erleben will, der achte auf das, was er sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über eure Lippen kommen. Lüge soll also in keiner Form unter uns Raum haben. Zur Erneuerung zu den neuen Kleidern gehört ein entschiedenes Nein zur Unehrlichkeit. Und ein anderes Kleidungsstück ist dieses schon angesprochene Gift, Gift des Zorns. In Epheser 4, 26 steht in der Übersetzung der guten Nachricht, versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Zorn ist ja immer ein ganz heftiger Gefühlseinbruch in das Gemüt. Hier steht nicht, dass wir nicht mal zornig sein dürfen. Diese Wallung und Bewegung des menschlichen Herzens haben ihren Ursprung in dem alten natürlichen Wesen des Menschen, das heißt im Fleisch, wie das Neue Testament sagt. Zorn erfüllt den ganzen Menschen und will ihn bestimmen. Zorn verleitet schnell zu Streit. Und so gibt es in dem Buch der Sprüche, das heißt im Alten Testament, ganz viele deutliche Hinweise zum Thema Zorn. Und Jesus hat diese Aussagen nie zurückgenommen. Und reizt man den Zorn, dann gibt es Streit. Wenn ein Dummkopf gekränkt wird, zeigt er seinen Ärger sofort. Kluge beherrschen ihre Gefühle. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn, und es ist seine Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann. Ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Und das wird zur Zeit, wo das geschrieben wurde, einfach tödlich, lebensgefährlich. Es sind nur einige, die alle aus dem Buch der Sprüche kommen. Zorn führt zu einem Kontrollverlust. Das ist das, was dahinter steckt. Das ist das, was Paulus hier vor Augen hat. Denn Jesus sagt in Matthäus 5, 22, ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Und ganz allgemein gilt immer noch das, was in Jakobus 1, 19 und 20 steht. Denkt daran, liebe Brüder, und auch Schwestern, seid immer sofort bereit, jemanden zuzuhören. Aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet, und hütet euch vor unkontrolliertem Zorn. Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Und das ist doch eigentlich das, was wir wollen. Wenn wir auf der einen Seite sagen, ich will, dann will ich ja das tun, was auch Gott gefällt. Der Zorn hat nur ein begrenztes Recht. Es gibt Dinge, die machen uns zornig, jawohl. Es gibt viele Dinge in dieser Welt, die mich zornig machen, manchmal auch mit Recht. Doch Paulus rät uns, wenn ihr wirklich einmal erzürnt seid, dann legt den Zorn so schnell es geht wieder ab. Achtet darauf, dass ihr ihn überwindet, sonst überwindet er euch. So wie der Prophet Jona von Gott gefragt wurde, sollten auch wir uns fragen in Jona 4, Vers 4, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Ihr gehört zu Jesus und ihr gehört zu seiner Gemeinde. Das Alte liegt hinter euch. Aber jetzt geht es erst richtig los. Jetzt soll das Neue auch auf euren Wandel sich abfärben. Also weg mit diesen alten Klamotten. Ein neuer Lebensstil ist angesagt. Den Ephesern schreibt Paulus es so. Nie mehr lügen, sondern die Wahrheit sagen. Nie mehr stehlen, sondern eigenes Geld verdienen und anderen helfen. Nie mehr unversöhnt auseinandergehen, sondern immer vor Sonnenuntergang den Zorn begraben. Nie mehr dummes Zeug schwätzen, sondern reden, was anderen gut tut und sie stärkt. Nie mehr von dunklen Gefühlen getrieben werden, sondern Bitterkeit und Bosheit aus dem Herzen aussperren. Nie mehr die Gemeinschaft preisgeben, sondern von Herzen vergeben, wie es Jesus uns immer wieder gewährt. Das sind die neuen Kleider, das ist der New Look eines Jüngers. Menschen, die zur Gemeinde gehören. Die Gemeinde von Jesus wird also zur Modenschau des Reiches Gottes. Von Grund auf veränderte Menschen zu sehen, an deren Leben man sehen kann, was Jesus bewirkt, das ist Gemeinde. Sie tragen Freude und Frieden am Leibe, Großzügigkeit und Geduld, Mitgefühl und Menschenfreundlichkeit, Weite und Warmherzigkeit. Solch eine Gemeinde würden sich doch die Menschen gerne anschließen. Die Gemeinde würde zum modischen Trendsetter des neuen Lebens, also wir hier in Schneverding. Das ist das Herzstück der heutigen Botschaft und das übersetze ich nochmal für uns als Einzelne. Wer sich so umzieht, der sagt, ich lasse mich stören, ich lasse mich locken, ich lasse mir sagen, dass ich noch nicht bin, der ich sein soll. Ich lasse mir zusagen, dass ich noch nicht bin, der ich sein könnte. Es gibt aber ein besseres Ich als das, das ich zurzeit bin. Und in seinem grenzenlosen Erbarmen mit mir gefällt Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, nicht alles, was er sieht, wenn er mich ansieht. Oh ja, das ist mir bewusst. Ach, sagt er, der macht sich das wieder so schwer. Oder ach, sagt er, sie bleibt noch weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Kurzum, ich registriere mit Neugier, auch mit Unruhe, wach und vielleicht etwas beklommen, mein Herr Jesus Christus, dem ich mich verdanke, möchte, dass ich anders werde. Das steht immer dahinter. Paulus legt in diesem Abschnitt zwei mögliche Tendenzen offen. Wir können leben, wie uns Jesus unterweist. Das ist die eine Tendenz. Das muss ich wollen. Da muss ich dahinter stehen. Oder wir können den Heiligen Geist betrüben. Aber es ist Gottes Geist nicht egal, wie wir leben. Er geht traurig oder fröhlich aus unseren Gottesdiensten. Er fühlt sich heiter oder beschwert nach unseren Gesprächen. Er geht froh oder mit Kummer weiter, wenn er unseren Wandel gesehen hat. Gott ist lebendig und Gott ist kein gefühlloser Klotz oder Pappkasten. Nein, zu viel Druck, zu viel Hereinreden in das eigene freie Leben. Aber es geht genau darum, wer darf dein Leben prägen? Was soll herauskommen? Gott hat das Beste mit dir im Sinn, der Teufel immer nur das Böseste. Nicht, ob du dich kleiden lässt, ist die Frage, sondern von wem du dich kleiden lässt. Also, was ist dein Modeversandhaus? Das Ziel heute war eigentlich ganz einfach. Ich möchte jeden hier für den Gedanken gewinnen, dass du neue Kleider brauchst und dass diese Kleider in passender Größe alle schon bereit liegen. Oder ohne Bild, dass wir uns auf das Abenteuer einlassen, uns durch Jesus Christus verändern zu lassen. Und wenn Gottes Volk einstimmt, dann ruft es laut: Amen. Das müssen wir nochmal üben. Und wenn Gottes Volk einstimmt, dann ruft es laut: Amen. Toll. Ich möchte mit uns beten. Herr unser Gott, Jesus Christus, wir haben diesen Ruf durch dich an uns gehört und wir haben begriffen und wir haben erkannt, Herr, dass du uns immer wieder neu einkleiden möchtest, auch dann, wenn wir so oftmals noch in alten Klamotten rumlaufen. Aber ich bitte dich, Herr, dass wir immer wieder ganz schnell entdecken, dass es Zeit ist, um unsere Kleidung zu wechseln. Schenke, dass wir auch den Mut haben, die Dinge dann von dir passgenau und so anzuziehen, wie du dir das mit uns vorgestellt hast. Und gib, Herr, dass wir auch Ja sagen zu den Veränderungen, die du in mir, in jedem von uns bewirken willst. Danke, Herr, dass deine Liebe, dass deine Geduld, deine Barmherzigkeit mit jedem Einzelnen von uns ganz, ganz groß ist und wir darunter nicht leiden müssen, sondern dass wir uns darüber freuen können, Herr, dass du uns in dem Maße, wie wir es ertragen können und in dem Maße, wie wir es auch selber wollen, immer wieder erneuerst. Amen. Amen.